Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Dies ist die letzte Folge dieses Podcasts und wenn ihr mit der hier angefangen habt, vielleicht weil sie in der Playlist ganz oben stand, dann scrollt am besten einmal ganz nach unten und fangt mit Folge 0 an. Denn in dieser Folge werde ich keine Monokultur-Podcast-Folge kommentieren, sondern einmal euch kurzen Abriss geben, was ich die letzten paar Jahre gelernt habe und auch dadurch gelernt habe, dass ich den Monokultur-Podcast nochmal kommentiert habe und wie es mir jetzt allgemein damit geht. Und erstmal habe ich nach all dem festgestellt, dass ich mich selber gerade gar nicht als Poli bezeichnen würde. Das heißt nicht, dass ich nicht mehrere Menschen lieben kann oder auch mit mehreren Menschen Partnerschaften eingehen könnte, aber das ist mir einfach zu aufwendig. Ich habe in der Zeit mit Jeannie, Marcel und der WG, in der wir diesen Podcast auch hatten, gemerkt, dass es echt anstrengend ist, dass es viel Beschäftigung mit sich selbst braucht. Und ich verstehe, wenn manche Leute da keinen Bock drauf haben, weil es ihnen einfach zu aufwendig ist. Und Aufwand ist auch gerade das, was ich nicht treiben möchte, wenn ich mehrere Beziehungen gleichzeitig habe oder mehrere Partnerschaften. Denn jede dieser Partnerschaften bringt natürlich einen Gewinn, einen Gefühlsgewinn, aber auch einen Aufwand. Und ich merke, ich habe gemerkt in den letzten 1,5 Jahren, dass ich einfach sehr gerne allein bin und sehr gerne Zeit mit mir verbringen kann. Und ich glaube, 2 Partnerschaften oder mehr Partnerschaften wären einfach auch deswegen nicht praktikabel für mich, weil das dann von meiner Alone-Time abgehen würde. Das war ja auch eins der Probleme, die Jeannie damals angesprochen hat, als sie Marcel kennengelernt hat und ich sie dann 3 Tage sehen wollte und Marcel sie 3 Tage sehen wollte und sie meinte, sie hat kaum noch Zeit für sich. Eine offene Beziehung führe ich aber trotzdem, weil ich der Meinung bin, dass es irgendwie ein bisschen sinnlos ist zu sagen, wir können andere Leute kennenlernen, aber sind sexuell enthaltsam. Also warum die Grenze genau da ist, habe ich auch nie verstanden. Aber ich möchte auch nicht, dass meine Partnerin etwas, was mit jemandem teilt, was ich gerne mit ihr teilen würde, sie aber nicht mit mir teilt. Darüber habe ich schon mal gesprochen in der vorherigen Folge. Und in den letzten Jahren habe ich auch gemerkt, dass man eben nicht alles ausprobieren muss oder alles aushalten muss. Man kann auch mal gut sein zu sich und sagen, ich möchte ein bisschen raus aus meiner Comfortzone, aber nicht in die Panikzone und vor allem da nicht dauerhaft sein. Das heißt, wenn man merkt, okay, dieses Beziehungsmodell ist nichts für mich, dann kann man ein bisschen weiter es probieren und es danach einfach lassen, weil niemand muss sich für eine Überzeugung selbst aufgeben oder seine psychische Gesundheit aufgeben. In der letzten Folge hatte ich ja schon mal angeschnitten, dass ich der Meinung bin, dass Jeannie und ich beide den Fehler gemacht haben, dass wir die Verantwortung für die Gefühle des anderen auch nur beim anderen sehen. Und das ist so eine Pervertierung dieses Beziehungskonzepts der Beziehungsanarchie. Also geht schon in die Richtung, aber ich finde, man ist in der Beziehung auch immer füreinander verantwortlich. Und wir haben eben beide in unseren vorherigen Beziehungen mal die Erfahrung gemacht, dass der Fehler für die Eifersucht des anderen oder der anderen bei uns gesucht wurde. Also die Person dann gesagt hat, ich bin eifersüchtig, weil du dich mit dieser Person triffst. Und das kann ja sein, aber das berechtigt nicht, wie ich dachte mit oder und auch Jeannie dachten, dazu zu sagen, ja, da musst du selber mit klarkommen, weil du bist ja eifersüchtig. So funktioniert es nicht. Natürlich ist es auch nicht richtig, die Fehler oder die Ursache für die eigenen Gefühle immer bei der anderen Person zu suchen. Das will ich gar nicht sagen, aber das sind nur die beiden Enden der Skala. Also ich muss weder die Ursache ausschließlich bei mir suchen, noch die Ursache für meine Gefühle ausschließlich im Äußeren. Es gibt immer einen Mischmasch zwischen den beiden und in dieser Skala ordnet sich jede Beziehung irgendwo in der Mitte ein. Manche weiter links, manche weiter rechts. Manche sind eher näher zusammen mit ihren gemeinsamen Gefühlen und ihrem gemeinsamen Verantwortungsgefühl und manche leben einen anderen Beziehungsstil, wo man sich vielleicht nicht so oft sieht oder vielleicht auch nicht so viel Commitment eingeht oder einfach nicht so viel Verantwortung teilt. Und das ist alles okay, nur zu sagen, ich sehe es gar nicht als meine Verantwortung, dass es dir gut geht, ist keine authentische Partnerschaft. Und genau diese Ansicht hatte ja dann auch dazu geführt, dass ich so komische, sonderbare Tipps bekommen habe, wie wenn ich mich ausgebreitet habe und gesagt habe, so, ich konnte super schlecht schlafen, war voll eifersüchtig, weil ihr die ganze Nacht gevögelt habt im Nebenzimmer, dass dann kam, so, ja, da muss halt Ohrenstöpsel reinmachen. Das ist keine Partnerschaft, wie ich sie haben will, und ich bin sehr froh, dass ich sie nicht mehr habe. Ich habe neulich einen fantastischen Post gesehen vom Instagram-Konto Kreide auf Beton, und die schreiben, vielleicht bin ich gar nicht zu sensibel, sondern du ganz einfach zu Vollidiot, und das fand ich richtig gut. Ich verlinke euch das hier auch mal unten in den Shownotes. Was ich dazu aber auch sagen muss, ist, dass Kommunikation kein Allheilmittel ist. Ich weiß nicht mal, ob Kommunikation überhaupt ein Heilmittel ist, denn kommunizieren kann man ja über alles, und das macht es nicht automatisch besser, dass man kommuniziert. Kommunikation ist eher ein Werkzeug, das, um Heilmittel zu finden. Aber nur dadurch, dass Jeannie und ich so viel miteinander gesprochen haben, wurde es nicht besser. Also das ist eine der Vorstellungen, die ich leider aufgeben musste, dass Kommunikation immer etwas bewirkt. Das tut es nämlich nicht. Auf der anderen Seite wäre ich ohne diese Erfahrung natürlich nicht die Person, die ich bin. Ich habe meine Therapie abgeschlossen, ich wohne alleine, ich bin viel glücklicher, als ich vorher war. Und deswegen würde ich auf diese Zeit auch nicht verzichten wollen, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass es früher ein Ende geführt hat, weil es mir wirklich schlecht ging zeitweise. Aber im Prinzip hat es auch was Gutes, dass ich diese Phase mitgemacht habe und dass ich auch den ganzen Monokultur-Podcast nochmal kommentieren konnte. Ich konnte gestern sogar wieder eins meiner damaligen Lieblingslieder hören, das ich sehr, sehr mit Jeannie in Verbindung gebracht habe, weil ich es rauf und runter gehört habe, als wir unser zweites Date hatten. Und danach konnte ich es ganz lange nicht hören. Und jetzt konnte ich es wieder hören. Es ist Cheetah Tonk von den Wombats. Ich verlinke euch das auch mal hier drunter. Und es ist eigentlich ein total schönes Lied. Und jetzt habe ich es gestern wieder gehört und habe es nicht mehr mit Jeannie verknüpft. Zumindest nicht mehr in einer traurigen Art und Weise. Und ich glaube, das ist echt ein Glücksfall, denn vielleicht kennt ihr das auch, ihr habt so Lieder, die mit bestimmten Menschen verknüpft sind oder mit bestimmten Beziehungen oder Trennungen vielleicht auch, und könnt ihr da nicht mehr hören, und ich bin sehr froh, dass ich dieses Lied jetzt wieder hören kann. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Mir macht Podcasten echt Spaß, deswegen habe ich mir für mein neues Projekt überlegt, dass ich für euch kurze Folgen aufnehme in unregelmäßigem Abstand, nicht alle 7 Tage wie jetzt, sondern in unregelmäßigem Abstand, indem ich bestimmte Fragen kommentiere und erörtere. Das wird sich nennen 7 Minuten Meinung, gibt auch schon eine Website davon, 7minutenmeinung.de. Und ihr könnt da gerne mal drauf schauen, auch bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts wird es das geben. Ich werde da so Themen behandeln wie, soll ich meine Psychopharmaka absetzen? Darf ich Tiere töten? Kann jede und jeder vegan sein? Was ist Unicorn Hunting? Oder ist Achtsamkeit nur privilegierten Menschen zugänglich? Das sind nur einige der vielen, vielen Themen, die mir schon eingefallen sind. Und ihr könnt natürlich gerne mir Fragen zuschicken und ich werde dann versuchen, sie in 7 Minuten kompakt zu erörtern. Ich freue mich da schon sehr drauf. Im neuen Jahr geht's los, also schaut gern auf die Website und abonniert mich. Ich bin Flo, jetzt auch überall, und hoffe, ihr habt diesen Podcast genossen. Stay tuned und bis dahin.